Hallo, hallo, hallo, Friends. Hallo, hallo, hallo, Freunde. Yes, we're back. Ja, wir sind zurück. So this time we're not recording them all one morning. We are doing the whole lot in the car. Wir nehmen nicht alle an einem Morgen auf, wir machen alles im Auto. So just be patient with us. Sei einfach geduldig mit uns. So there is a great danger to live in the gospel of mercy. Es gibt eine große Gefahr, im Evangelium der Barmherzigkeit zu leben. So remember, what is the gospel of mercy? Erinnere dich, was ist das Evangelium der Barmherzigkeit? The gospel of mercy is that God in his mercy has forgiven you. Das Evangelium der Barmherzigkeit ist, dass Gott in seiner Barmherzigkeit dir vergeben hat. But now everything depends on your hard work to be victorious. Um aber siegreich zu sein, nun alles von deiner harten Arbeit abhängt. Why is this so dangerous? Warum ist das so gefährlich? Because you will never live in great victory. Weil du nie in großem Sieg leben wirst. And if you never live in great victory, life will be very stressful. Wenn du nie in großem Sieg lebst, wird das Leben voller Stress sein. I'm gonna help you break out of this and live in the true gospel. Ich helfe dir, daraus auszubrechen und im wahren Evangelium zu leben. Look. First of all, schau, als erstes, first problem with the gospel of mercy. Hier ist das erste Problem mit dem Evangelium der Barmherzigkeit. It starts with God, but it continues with you. Es beginnt mit Gott, geht aber mit dir weiter. Look what Paul says in Galatians 3, verse 1. Schau, was Paulus in Galater 3, Vers 1 sagt. Oh, you foolish Galatians. Unverständige Galater. Who has bewitched you that you should not obey the truth? Wer hat euch bezaubert, dass ihr nicht der Wahrheit gehorcht? Before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. Denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Are you so foolish? Seid ihr so unverständig? Having begun in the spirit, are you now being made perfect by the flesh? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Are you so foolish? Seid ihr so unverständig? Having begun in the spirit and now you're being made perfect by the flesh? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Look. Schau. He's calling it foolish. Er nennt es unverständig, dumm. To start in the spirit and continue or be made perfect in the flesh. Dass wir im Geist anfangen und dann im Fleisch weitergehen. Why is this so foolish? Warum ist das so dumm? Because the whole Christian work is all a work of the spirit. Weil das ganze christliche Werk ein Werk des Geistes ist. No man can finish what God has started. Kein Mensch kann beenden, was Gott begonnen hat. You don't have any power to have victory over sin. Du hast keine Macht, Sieg über die Sünde zu haben. The finished work of the cross is the power. All you do is appropriate it. Das vollbrachte Werk am Kreuz ist die Kraft. Alles, was du tust, ist es, dies anzuwenden. So the gospel of mercy says, that's wonderful. God has forgiven me. Das Evangelium der Barmherzigkeit sagt, das ist wunderbar, was mir gegeben wurde. He started this whole Christian life. Er begann dieses christliche Leben. Now I, in my own effort, in my own flesh, in my own strength, have to complete this. Nun muss ich in meiner eigenen Anstrengung, eigener Kraft und in meinem eigenen Fleisch das vollenden. What did Paul say in Philippians chapter 1, verse 6? Was sagte Paulus in Philipper 1, Vers 6? He says, but I am confident. Ich bin ebenso in guter Zuversicht. That the one who began the good work in you is the one who will complete. Dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird. But I see this in so many Christian lives. Ich sehe dies in so manchen christlichen Leben. God starts a beautiful work in the heart. Gott beginnt ein wunderbares Werk in ihren Herzen. They have this first experience of salvation. They're so excited. Sie haben diese ersten Erfahrungen der Erlösung, sind so begeistert. Their sins are forgiven. There's peace and joy and love. Ihre Sünden sind vergeben. Da ist Friede, Freude und Liebe. And then religion comes in and says you have to do. Dann kommt Religion und sagt, du musst tun. And they begin to do. Und sie fangen an zu tun. And what started in the spirit, now they continue in the flesh. Was im Geist begann, setzen sie nun im Fleisch fort. And this becomes a very stressful Christian life. Und das wird ein sehr stressvolles christliches Leben. But even more sadly, it becomes a Christian life in defeat. Aber sogar trauriger wird das christliche Leben in der Niederlage. If you would be able to overcome sin, why would Christ Christ have to die? Wenn es dir möglich wäre, Sünde zu überwinden, warum müsste Christus sterben? Well, he had to die to forgive me my sin. Nun, er musste sterben, um mir meine Sünde zu vergeben. But listen, death is so much more than mercy. Aber hör zu, der Tod ist so viel mehr als die Barmherzigkeit. Death was a perfect exchange on the cross. Der Tod war der perfekte Austausch am Kreuz. He became sin and you are righteous. Er wurde zur Sünde und du die Gerechtigkeit. He was defeated on the cross and you can live in victory. Er wurde am Kreuz besiegt, damit du im Sieg leben kannst. So you have to always remind yourself. Du musst dich immer daran erinnern. That the gospel of mercy is a very, very sad gospel. Dass das Evangelium der Barmherzigkeit ein sehr, sehr trauriges Evangelium ist. Yes, so if you would have to overcome sin by yourself. Wenn du die Sünde selbst überwinden müsstest, then Christ's death on the cross is very limited. Dann wäre Jesu Tod am Kreuz sehr limitiert. Then all he died for is to forgive you your sin and get you to heaven. Alles, wofür er gestorben ist, wäre, um dir deine Sünden zu vergeben und dich in den Himmel zu bringen. Now, that's very wonderful, but that's very limited. Das ist wundervoll, aber sehr begrenzt. Because God has not called you to the gospel of mercy, but the gospel of grace. Weil Gott dich nicht zum Evangelium der Barmherzigkeit berufen hat, sondern zum Evangelium der Gnade. The incredible, powerful work that God started in you, you have to work it out by His power, His strength. And his grace. Das unglaubliche, kraftvolle Werk, das Gott in dir angefangen hast, musst du durch seine Macht, durch seine Stärke und durch seine Gnade realisieren. Once we learn that, wenn wir das lernen, we will love the gospel of grace and we will not compromise. Werden wir das Evangelium der Gnade lieben und keinen Kompromiss eingehen. He didn't start it and you have to finish it. Er hat nicht begonnen und du musst es beenden. He started it and he finishes it. Er hat es angefangen und er wird es vollenden. It requires your complete trust in him and in his finished work. Es verlangt dein volles Vertrauen in ihn und in das vollbrachte Werk am Kreuz. We will see you tomorrow. Wir sehen uns morgen.